Ich glaube nicht mehr an die Menschheit, doch da höre ich einen Ton. Ich höre die Leute lachen, irgendwie bekannt. Ich gehe der Musik nach, denn die klingt interessant. Es hört sich an wie die Nummer 1. Ja, das ist Schaf, ja, das ist meins. Die Schütte.